Mrs. Palmer war nach 14 Tagen so weit wiederhergestellt, dass ihre Mutter es nicht mehr für nötig hielt, ihr ihre ganze Zeit zu widmen, und so gab sie sich damit zufrieden, sie ein- oder zweimal pro Woche zu besuchen, und kehrte zu ihrem eigenen Haus und ihrem eigenen Tageslauf zurück, wobei sie die Miss Dashwood bereit fand, ihre bisherige Rolle wieder zu übernehmen. Ungefähr am dritten oder vierten Vormittag, nachdem sie ihr gemeinsames Leben in der Berkeley Street wieder aufgenommen hatten, betrat Mrs. Jennings nach ihrem regelmäßigen Besuch bei Mrs. Palmer das Wohnzimmer, wo Elinor allein saß, mit einem solchen Gehabe von Eile und Wichtigkeit, dass diese darauf gefasst war, etwas Erstaunliches zu vernehmen, und sie ließ ihr gerade noch Zeit, diesen Gedanken zu fassen, bevor sie ihn durch ihre Worte zu rechtfertigen begann. »Großer Gott, meine liebe Miss Dashwood, haben Sie schon die Neuigkeit gehört?« »Nein, Madame. Worum handelt es sich?« »Etwas so Merkwürdiges! Aber Sie sollen alles hören. Als ich bei den Palmers ankam, fand ich Charlotte völlig aufgelöst wegen des Kindes. Sie war sicher, es war schwer krank. Es schrie und war unruhig und überall voller Pickel. Ich sah es mir also gleich an und sagte, »Großer Gott, mein Kind!« sage ich, das kommt doch nur vom Zahnen. Und das Kindermädchen sagte dasselbe. Aber Charlotte, sie wollte es nicht glauben. Man schickte also nach Mr. Donovan, und es traf sich auch so, dass er gerade von der Harley Street zurückgekehrt war. Er kam also gleich vorbei, und kaum hatte er das Kind gesehen, da sagte er genau das, was wir auch gesagt hatten, nämlich, dass es nur vom Zahnen kommt. Und daraufhin war Charlotte beruhigt. »Na ja, und als er gerade gehen wollte, kam es mir in den Kopf, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber es kam mir in den Kopf, ihn zu fragen, ob es etwas Neues gibt. Darauf schmunzelte er und grinste und machte ein ernstes Gesicht und wusste anscheinend etwas und sagte schließlich flüsternd, »Um zu verhindern, dass den jungen Damen in ihrer Obhut unangenehme Nachrichten über das Unwohlsein ihrer Schwägerin zu Ohren kommen, ist es wohl ratsam, sie wissen zu lassen, dass es meiner Meinung nach keinen Anlass zur Beunruhigung gibt. Ich hoffe, Mrs. Dashwood erholt sich bald wieder.« »Was? Ist Fanny krank?« »Genau das habe ich auch gefragt, mein Kind. Großer Gott, sage ich, ist Mrs. Dashwood krank?« »Na ja.« Da kam alles heraus. Und der langen Rede kurzer Sinn ist, soweit ich erfahren habe, folgender. Mr. Edward Ferrars, eben der junge Mann, mit dem ich Sie immer aufgezogen habe, aber nach dem, was sich nun herausstellt, bin ich enorm froh, dass daran nie etwas war, Mr. Edward Ferrars ist anscheinend seit über einem Jahr mit meiner Nichte Lucy verlobt. Was sagen Sie nun, mein Kind?« »Und keine Menschenseele weit und breit, außer Nancy, weiß etwas davon. Hätten Sie so etwas für möglich gehalten? Dass Sie sich mögen, ist ja weiter nicht verwunderlich, aber dass Sie es so weit getrieben haben und keiner etwas geahnt hat, das ist merkwürdig. Ich habe Sie niemals zusammen gesehen, sonst wäre ich bestimmt sofort darauf gekommen. Na ja, und so wurde also alles geheim gehalten aus Angst vor Mrs. Ferrars.« Und weder Sie noch Ihr Bruder und Ihre Schwägerin haben irgendetwas von der Sache geahnt, bis die arme Nancy, die ja eine Seele von Mensch ist, aber das Pulver auch nicht gerade erfunden hat, heute Vormittag damit herausgeplatzt ist. »Großer Gott«, denkt sie so bei sich, »alle mögen Lucy so gern, sie machen ihr doch bestimmt keine Schwierigkeiten.« Und so ging sie also schnurstracks zu ihrer Schwägerin, die allein über ihrem Knüpfteppich saß und keine Ahnung hatte, was da auf sie zukam, denn sie hatte gerade zu ihrem Bruder gesagt, nur 5 Minuten vorher, dass sie Edward mit der Tochter von irgendeinem Lord, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, verheiraten wollte. Na ja, Sie können sich vorstellen, was das für ein Schlag für all ihren Hochmut und Stolz war. Sie bekam sofort einen hysterischen Anfall und schrie dabei so, dass es ihrem Bruder zu Ohren kam, der unten in seinem Ankleidezimmer saß und einen Brief an seinen Verwalter auf dem Land schrieb. Er stürzte also gleich zu ihr hinauf und eine furchtbare Szene spielte sich ab, denn inzwischen war Lucy bei ihnen eingetroffen, die sich nicht träumen ließ, was da los war. Die Ärmste! Mir tut sie leid!« Und ich muss sagen, ich finde, man hat ihr böse mitgespielt, denn ihre Schwägerin schimpfte wie ein Rohrspatz, bis Lucy in Ohnmacht fiel. Nancy, die fiel auf die Knie und weinte bitterlich, und ihr Bruder, der lief im Zimmer herum und sagte, er wüsste auch nicht, was er tun sollte. Mrs. Dashwood erklärte, sie könnte nicht eine Minute länger im Haus bleiben, und ihr Bruder war gezwungen, auch auf die Knie zu fallen und sie zu beschwören, sie wenigstens bleiben zu lassen, bis sie ihre Sachen gepackt hatten. Da bekam sie wieder einen hysterischen Anfall, und er bekam einen solchen Schreck, dass er Mr. Donovan holen ließ, und in diesem Aufruhr fand Mr. Donovan das Haus. Die Kutsche stand vor der Tür, bereit, meine armen Nichten wegzufahren, und sie stiegen gerade ein, als er anhielt. Die arme Lucy war in solchem Zustand, sagte er, sie konnte kaum gehen, und Nancy, der ging es auch nicht viel besser. Ich muss schon sagen, ich habe kein Verständnis für ihre Schwägerin, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es trotz ihres Widerstandes zu der Heirat kommt. Großer Gott! Was der arme Mr. Edward durchmachen wird, wenn er davon hört, seine Verlobte so behandelt zu sehen. Denn er soll ja ganz vernarrt in sie sein, und das zu Recht. Ich würde mich nicht wundern, wenn es bei ihm eine große Leidenschaft wäre, und das meint Mr. Donovan auch. Er und ich haben alles lang und breit besprochen, und das Schönste von allem ist, dass er wieder zur Harley Street zurückgefahren ist, um in Reichweite zu sein, wenn Mrs. Ferrars davon erfährt, denn nach ihr wurde geschickt, kaum dass meine Nichten das Haus verlassen hatten, denn ihre Schwägerin war sicher, sie würde auch einen hysterischen Anfall bekommen, und das kann sie meinetwegen auch gerne tun. Ich habe mit keiner von beiden Mitleid. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn Leute so viel Theater machen um Geld und Ansehen. Es gibt beim besten Willen keinen Grund, warum Edward und Lucy nicht heiraten sollten. Denn Mrs. Ferrars kann es sich bestimmt leisten, ihren Sohn gut zu versorgen. Und obwohl Lucy selbst beinahe nichts hat, kann sie besser als alle anderen mit Geld umgehen. Und selbst wenn Mrs. Ferrars ihm nur 500 Pfund pro Jahr zugesteht, würde sie, weiß Gott, damit so gut auskommen wie andere mit 800. Großer Gott! Wie flott sie in einem Cottage wie ihrem, oder vielleicht ein bisschen größer, mit zwei Mädchen und zwei Dienern leben könnten. Und ich glaube, zu einem Hausmädchen könnte ich ihnen verhelfen, denn meine Betty hatte eine Schwester ohne Stellung, die gerade das Richtige für sie wäre. Hier brach Mrs. Jennings ab, und da Elinor Zeit gehabt hatte, ihre Gedanken zu sammeln, war sie imstande, eine Antwort zu geben und Beobachtungen anzustellen, wie man sie bei einem solchen Thema erwarten konnte. Glücklich darüber, dass sie keines ungewöhnlichen Interesses an der Sache verdächtigt wurde, dass Mrs. Jennings, wie sie es schon seit einiger Zeit hoffte, aufgehört hatte, sich einzubilden, ihr liege überhaupt etwas an Edward, und glücklich vor allem über Marians Abwesenheit, fühlte sie sich imstande, von der Sache ohne Verlegenheit zu sprechen und ihr, wie sie glaubte, unparteiisches Urteil über das Verhalten aller Betroffenen abzugeben. Sie wusste selbst nicht recht, was sie von dem Ereignis eigentlich zu erwarten hatte, obwohl sie ernsthaft bemüht war, sich den Gedanken aus dem Kopf zu schlagen, dass alles schließlich doch noch anders enden könne als mit der Hochzeit von Edward und Lucy. Sie war neugierig zu hören, was Mrs. Ferrars sagen und tun würde, obwohl es daran keinen Zweifel geben konnte, und noch neugieriger zu erfahren, wie sich Edward verhalten würde. Mit ihm hatte sie großes Mitgefühl, mit Lucy wenig. Und es kostete sie einige Mühe, sich das bisschen abzuringen, mit dem Rest der Gesellschaft gar keines. Da Mrs. Jennings unfähig war, von etwas anderem zu sprechen, sah Elinor bald die Notwendigkeit ein, Marian auf die Diskussion der Angelegenheit vorzubereiten. Sie verlor keine Zeit, sie einzuweihen, sie mit der ganzen Wahrheit bekannt zu machen und sie möglichst dazu zu veranlassen, den Gesprächen anderer darüber zuzuhören, ohne ihr Unbehagen wegen ihrer Schwester oder ihre Empörung über Edward zu verraten. Dies war eine schmerzliche Aufgabe für Elinor. Sie würde ihr genau das rauben, was sie für den größten Trost ihrer Schwester hielt, würde ihr Einzelheiten von Edward berichten, die, so fürchtete sie, ihre gute Meinung von ihm für immer zerstören mussten, und sie würde sie durch die Ähnlichkeit ihrer Situation, die ihr bei ihrer Fantasie groß erscheinen musste, zwingen, ihre eigene Enttäuschung noch einmal zu durchleben. Aber so unlieb ihr eine solche Verpflichtung auch sein musste, sie ließ sich nicht umgehen, und Elinor beeilte sich deshalb, sie hinter sich zu bringen. Ihr lag ganz und gar nicht daran, sich über ihre eigenen Gefühle auszulassen oder sich als Leidende darzustellen, oder doch höchstens so weit, dass die Selbstbeherrschung, zu der sie die Kenntnis von Edwards Verlobung gezwungen hatte, Marian einen Hinweis geben konnte, wie sie sich verhalten sollte. Ihr Bericht war klar und einfach, und obwohl er sich nicht ohne persönliche Teilnahme geben ließ, wurde er weder von Gefühlsaufwallungen noch von Schmerzensausbrüchen begleitet. Die waren eher Sache der Zuhörerin, denn Marion lauschte mit Entsetzen und weinte heftig. So musste Elinor anderen Trost spenden, gleichgültig, ob es ihr eigener oder deren Kummer war, und soweit Trost durch die Versicherung ihrer eigenen Seelenruhe und durch die ganz ehrliche Freisprechung Edwards von jedem Vorwurf außer dem der Unklugheit zu geben war, wurde er bereitwillig gespendet. Aber eine Zeit lang ließ sich Marion durch beides nicht beeindrucken. Edward erschien ihr wie ein zweiter Willoughby, und da Elinor, wie sie zugab, ihn ehrlich geliebt hatte, konnte sie etwa weniger angegriffen sein als sie selbst? Was Lucy Steele betraf, so hielt sie sie für so durch und durch unliebenswürdig, so völlig unfähig, einen vernünftigen Mann zu fesseln, dass sie zuerst nicht an eine frühere Neigung Edwards zu ihr glauben und sie später nicht verzeihen konnte. Sie wollte nicht einmal zugeben, dass sie ganz natürlich gewesen war, und Elinor verließ sie in der Hoffnung, dass das Einzige, was sie davon überzeugen konnte, nämlich eine größere Menschenkenntnis, diese Überzeugung auch herbeiführen würde. Sie war in ihrem Bericht zuerst nur so weit gekommen, dass sie die Tatsache der Verlobung und ihre Dauer mitteilen konnte. Dann konnte Marion ihre Gefühle nicht länger beherrschen und machte jeder geordneten Mitteilung ein Ende, und eine Zeit lang konnte sie nichts anderes tun, als ihren Kummer zu beschwichtigen, ihre Betroffenheit zu mindern und ihre Empörung zu bekämpfen. Die erste Frage ihrerseits, die zu weiteren Einzelheiten führte, war: »Wie lange weißt du es schon, Elinor? Hat er dir geschrieben?« »Ich weiß es schon seit 4 Monaten. Als Lucy im letzten November nach Barton Park kam, hat sie mir im Vertrauen von ihrer Verlobung erzählt.« Bei diesen Worten lag in Marians Augen ein Erstaunen, das ihr Mund nicht in Worte fassen konnte. Nach einer Pause der Sprachlosigkeit rief sie: 4 Monate! Du weißt es seit 4 Monaten!« Elinor bestätigte es. »Was? Während du mir in meinem ganzen Elend Trost zugesprochen hast, lag dir das alles auf der Seele? Und ich habe dir Vorwürfe gemacht, dass du glücklich bist?« »Es war nicht sinnvoll, dass du damals erfuhrst, wie sehr genau das Gegenteil der Fall war.« 4 Monate!« rief Marion noch einmal. »So ruhig, so heiter. Wie hast du das ausgehalten?« »In dem Gefühl, meine Pflicht zu tun. Mein Versprechen Lucy gegenüber zwang mich zum Schweigen. Ich war es deshalb ihr schuldig, jeden Hinweis auf die Wahrheit zu vermeiden, und ich war es meiner Familie und meinen Freunden schuldig, sie nicht meinetwegen in Unruhe zu stürzen, wenn ich ihnen die Wahrheit nicht erklären konnte.« Marion war anscheinend sehr beeindruckt. »Ich habe sehr oft gewünscht, dich und Mutter einzuweihen«, fügte Elinor hinzu, »und ein- oder zweimal habe ich es versucht, aber ohne das in mich gesetzte Vertrauen zu enttäuschen, hätte ich euch unmöglich überzeugen können.« 4 Monate! Und hast ihn doch geliebt?« »Ja, aber ich liebte nicht nur ihn, und solange die Seelenruhe anderer mir am Herzen lag, war ich froh, ihnen ersparen zu können, wie ich litt. Jetzt kann ich darüber ohne größere Bewegung nachdenken und sprechen. Ich möchte nicht, dass du um meinetwillen leidest, denn du kannst mir glauben, dass ich selbst nicht mehr sehr stark leide. Viele Dinge helfen mir, es auszuhalten. Ich bin mir nicht bewusst, die Enttäuschung durch irgendeine Unklugheit meinerseits heraufbeschworen zu haben, und ich habe sie so gut es ging ertragen, ohne sie weiter zu verbreiten. Ich spreche Edward von allen schwerwiegenden Verfehlungen frei. Ich wünsche ihm, dass er glücklich wird, und ich bin so sicher, er wird immer seine Pflicht tun, dass er es zu guter Letzt auch wird, obwohl er vielleicht jetzt einiges Bedauern spürt. Lucy fehlt es nicht an gesundem Menschenverstand, und auf dieses Fundament lässt sich alles Gute bauen. Und trotz allem, Marion, trotz allem, was an dem Gedanken einer einzigen beständigen Verbindung so besticht, und allem, was man für die völlige Abhängigkeit seines Lebensglücks von einer einzigen Person sagen kann, es soll nicht, es darf nicht, es kann nicht sein. Edward wird Lucy heiraten. Er wird eine Frau heiraten, die der einen Hälfte ihres Geschlechts an Erscheinung und Intelligenz überlegen ist, und Zeit und Gewohnheit werden ihn vergessen lassen, dass er je eine andere ihr überlegen fand. »Wenn du so denkst«, sagte Marion, »wenn der Verlust dessen, woran dir am meisten liegt, so leicht durch etwas anderes wettgemacht werden kann, dann verdienen deine Entschlossenheit, deine Selbstbeherrschung vielleicht etwas weniger Erstaunen. Sie kommen mir dann etwas verständlicher vor. Ich verstehe dich. Du glaubst nicht, dass ich je viel für ihn empfunden habe. 4 Monate lang, Marion, hat mir all dies auf der Seele gelegen, ohne dass mir freistand, einem einzigen Menschen gegenüber davon zu sprechen. Wohl wissend, dass es dich und meine Mutter höchst unglücklich machen würde, wenn ihr davon erführt, aber ich konnte euch nicht im geringsten darauf vorbereiten. Es wurde mir erzählt, es wurde mir in einer Art und Weise von genau der Person aufgedrängt, deren frühere Verlobung alle meine Aussichten zerstörte. Erzählt obendrein, wie ich fand, mit einem Gefühl des Triumphs. Den Verdacht dieser Person musste ich daher zerstreuen, indem ich mich bemühte, gleichgültig zu erscheinen, wo ich mit jeder Faser meines Herzens beteiligt war, und das nicht nur einmal. Ich habe mir ihre Hoffnungen und ihren Jubel immer wieder anhören müssen. Dabei war mir klar, dass ich für immer von Edward getrennt war, ohne irgendetwas zu hören, was mich die Verbindung weniger wünschen ließ. Nichts hat seine Unwürdigkeit bewiesen, und nichts weist darauf hin, dass ich ihm gleichgültig bin. Ich habe die Unfreundlichkeit seiner Schwester und die Anmaßung seiner Mutter hinnehmen müssen und bin für eine Zuneigung bestraft worden, ohne ihre Vorteile zu genießen. Und all das hat sich zu einer Zeit abgespielt, als ich, wie du nur zu gut weißt, nicht nur darüber unglücklich war. Wenn du mir überhaupt Gefühle zutraust, dann wirst du dir vorstellen können, was ich dabei gelitten habe. Die Gefasstheit, zu der ich mich jetzt bei der Betrachtung der Ereignisse durchgerungen habe, der Trost, den ich bereit war zu spenden, waren das Ergebnis einer ständigen und schmerzlichen Anstrengung. Sie sind nicht von selbst entstanden. Sie geschahen zu Anfang nicht, um mir meinen Seelenfrieden wiederzugeben. Nein, Marion. Wenn ich damals nicht zum Schweigen verpflichtet gewesen wäre, dann hätte mich vielleicht nichts, nicht einmal Rücksicht auf meine liebsten Freunde davon abhalten können, offen zu zeigen, wie todunglücklich ich war. Marion war ganz beschämt. »O Elinor«, rief sie aus, »um deinetwillen muss ich mich jetzt mein Leben lang hassen. Wie grausam bin ich zu dir gewesen, zu dir, die du mein einziger Trost warst, die all mein Elend mit mir getragen hat, die nur um meinetwillen zu leiden schien. Sieht so meine Dankbarkeit aus? Sieht so meine Gegenleistung aus? Weil dein Verdienst ein ständiger Vorwurf für mich war, habe ich versucht, es zu leugnen.« Die zärtlichsten Umarmungen folgten diesem Bekenntnis. In der Verfassung, in der sie jetzt war, hatte Elinor keine Mühe, von ihr jedes Versprechen zu erhalten, das sie wünschte, und auf ihren Wunsch hin verpflichtete sich Marion, von der Angelegenheit niemals irgendjemandem gegenüber mit dem geringsten Anschein von Bitterkeit zu sprechen, Lucy mit nicht mehr Antipathie als sonst zu begegnen und sogar Edward selbst, wenn der Zufall sie zusammenbringen sollte, mit nicht weniger Herzlichkeit als sonst zu behandeln. Das waren gewichtige Zugeständnisse, aber wenn Marion einmal fand, dass sie jemanden verletzt hatte, war ihr kein Opfer zu groß. Sie hielt ihr Versprechen, verschwiegen zu sein, auf bewundernswürdige Weise. Sie hörte allem zu, was Mrs. Jennings über das Thema zu sagen hatte, ohne eine Miene zu verziehen, widersprach ihr niemals und ließ sich sogar mit einem dreimaligen »Ja, Madam« vernehmen. Sie ließ Lucys Lob über sich ergehen und setzte sich lediglich auf einen anderen Stuhl. Und als Mrs. Jennings von Edwards Zuneigung sprach, kostete es sie nur einen Hustenanfall. Bei solch heroischen Anstrengungen ihrer Schwester fühlte sich Elinor allem gewachsen. Am nächsten Vormittag wurden sie auf eine weitere Probe gestellt, durch den Besuch ihres Bruders, der mit äußerst gewichtiger Miene kam, um über die entsetzliche Angelegenheit zu sprechen und ihnen Neuigkeiten von seiner Frau zu bringen. »Ihr habt, nehme ich an«, sagte er mit großer Feierlichkeit, sobald er sich gesetzt hatte, »von der empörenden Entdeckung gehört, die gestern unter unserem Dach stattgefunden hat.« Ihre Blicke drückten Zustimmung aus. Der Augenblick schien zu grauenhaft zum Sprechen. »Eure Schwägerin«, fuhr er fort, »hat entsetzlich gelitten. Mrs. Ferrars auch. Kurz und gut, es war eine Szene voller verzweifelter Verwicklungen, aber ich will hoffen, dass wir den Sturm überstehen, ohne dass einer von uns ganz überwältigt wird. Die arme Fanny. Sie hatte gestern den ganzen Tag hysterische Anfälle, aber ich möchte euch nicht zu sehr beunruhigen. Donovan sagt, man braucht nichts Ernsthaftes zu befürchten. Sie hat eine gute Konstitution und ist mit ihrer Entschlossenheit allem gewachsen. Sie hat alles mit der Tapferkeit eines Engels ertragen. Sie sagt, sie würde nie wieder gut von jemandem denken, und es wundert einen nicht, nachdem sie so betrogen worden ist. So viel Undankbarkeit zu begegnen, wo man so viel Freundlichkeit erwiesen, so viel Vertrauen gezeigt hat. Aus reiner Herzensgüte hat sie diese jungen Frauen in ihr Haus eingeladen. Nur weil sie dachte, sie verdienten einige Aufmerksamkeit, wären harmlose, gut erzogene Mädchen und würden angenehme Gesellschaft sein, denn eigentlich hätten wir viel lieber dich und Marion bei uns gehabt, während eure gütige Freundin dort sich um ihre Tochter kümmerte. Und nun so belohnt zu werden. »Ich wünschte von ganzem Herzen«, sagte die arme Fanny auf ihre liebevolle Art, »wir hätten deine Schwestern statt ihrer eingeladen.«